Ei, este ce că vom necă, al sclavă de ea. Yeah. Du weißt, ich bin jetzt so schief geworden. Jetzt bin ich hier in Berlin. Mir gehört alles, was. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, natürlich, aber jetzt ist Schluss mit lustig. Wieso ist Schluss mit lustig? Weil ich bin jetzt in Berlin, Gangbamber. Ich hab's richtig drauf jetzt. Alle Frauen schreien bei mir Ruhm. Das hattest du doch schon immer. Ja? Ja? Dann zeig einmal für mich, wie du Ruhm schreist vielleicht. Genau, so sieht's aus, Baby. dich mit dem Teufel einlässt, verändert sich nicht der Teufel. Der Teufel verändert dich. Check it out now.